FFH Nachrichten Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Hackerangriff auf Reha-Klinik in Bad Wildung. Zufriedenheit mit Ampel auf neuem Tief. Das Wetter im Süden vereinzelt Gewitter. Das Wichtigste. Jetzt um 5 vor 8. Ich bin Simone Gutbellet. Guten Abend. Cyberangriff auf die Klinik am Kurpark in Bad Wildung. Und laut Klinik sind dabei wohl auch Patientendaten abgegriffen worden. FFH-Reporter Marcel Ruge. Man habe umgehend LKA, Staatsanwaltschaft und die hessische Datenschutzaufsichtsbehörde eingeschaltet und ein Team von IT-Spezialisten beauftragt, heißt es. Der Vorfall hat sich bereits vergangene Woche ereignet. Der Klinikbetrieb an sich und die Aufnahme von Patienten seien aber weitestgehend nicht betroffen. Die Reha-Klinik im Bad Wildunger Stadtteil Reinhardshausen hat rund 230 Betten. Marcel Ruge, Bad Wildungen. Die Polizei erschießt einen Bewaffneten in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München. Bei dem Toten handelt es sich um einen 18-jährigen Österreicher. Gegen ihn sei letztes Jahr ermittelt worden, sagt jetzt die österreichische Polizei, weil der Verdacht bestand, dass er sich religiös radikalisiert habe. FFH-Reporter Albert Otti kennt die Details. Ja, er ist den Behörden aufgefallen, weil er Mitschüler bedroht hat. Dabei kam es auch zu einer Körperverletzung. Für die Ermittler bestand bald der Verdacht, dass sich der Jugendliche mit bosnischen Wurzeln für Sprengstoff und für Waffen interessierte. Gegen den damals 17-Jährigen wurde ein Waffenverbot verhängt. Die Ermittlungen gegen ihn wurden aber im April 2022 eingestellt. Warum? Darüber wollten die Behörden heute nichts sagen. Eine konkrete Folge gibt es aber schon in Österreich. Der Schutz von israelischen und jüdischen Einrichtungen wird verstärkt. Albert Otti, Wien. Ein Jahr vor der Bundestagswahl ist die Ampelkoalition so unbeliebt wie nie. 84% sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden, sagen die Befragten im ARD-Deutschland-Trend. Und auch der Zufriedenheitswert von Kanzler Scholz geht weiter runter auf nur noch 18%. Zum Vergleich, der schlechteste Wert von Angela Merkel während ihrer 16-jährigen Amtszeit lag bei 40%. Berufstätige Frauen arbeiten einer Studie zufolge viel mehr im Haushalt als Männer. Das geht aus einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Pro Woche investieren erwerbstätige Frauen demnach durchschnittlich rund 26 Stunden in unbezahlte Arbeit, etwa 8 Stunden mehr als Männer. Das FFH-Wetter. 15 bis 19 Grad, das sind die Nachttemperaturen später im FFH-Land. Perfekt, um noch mal ein bisschen durchzulüften zu Hause, denn morgen wird's wieder ziemlich warm, bis 28 Grad. Teils sind dann dichtere Wolken unterwegs, teils kann sich die Sonne etwas besser durchsetzen und ganz vereinzelt können auch mal Schauer oder Gewitter runterkommen. Der Samstag bringt uns oft Sonnenschein und 25 bis 31 Grad. Am Sonntag ziehen erst ein paar Schauer durch, später zeigt sich öfter die Sonne, dazu gibt's 22 bis 27 Grad. Der FFH-Verkehrsservice um 2 Minuten vor 8 mit der A7 Kassel-Fulda. Hier gibt es eine Vollsperrung zwischen Bad Hersfeld-West und Kirchheimer Dreieck wegen eines brennenden LKWs. Bitte fahrt so weiträumig, wie es geht, drumherum.